Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 805. Teurer und weniger. Tja, etwas, was man nicht unbedingt haben möchte, ja. Teurer und dann kriegt man auch noch weniger dazu. Das wird aber wohl in Zukunft so sein. Das wird heute auch ein Thema sein. Warum das so ist, das werde ich dann noch genau ausbreiten. In der Rios Wochensicht habe ich auch begonnen mit dem Thema Podcast zusammenfassen, ja, und das mache ich auch heute. Ich habe ja in der Mastodon-Community nach Namen gefragt und selbstverständlich bitte auch die YouTube-Community, falls ihr jetzt nicht bei Mastodon angemeldet seid, nutzen, um Brainstorming mal zu machen, ja, wie denn der neue Name des kombinierten Podcasts aussehen kann, denn das ging vielleicht ein bisschen unter. Also ich möchte die Rios Wochensicht und den Uncast zusammenlegen, ja, weil immer wieder sich Themen überschneiden. Das habe ich schon ein bisschen ausführlicher heute in der Wochensicht erklärt, was ja natürlich dann wieder zum Beispiel ein Beispiel ist, ja. Naja, auf jeden Fall, das soll passieren und zusätzlich braucht man dann eben einen neuen Namen. Und bisher kamen viele Namen, ich habe es in der Rios-Wohnsicht auch erwähnt, die sind sehr gut, zielen hauptsächlich allerdings auf die Wochensicht, ein neuer Name für die Wochensicht. Ja, ich glaube, die Wochensicht braucht unbedingt einen neuen Namen, Rios-Wohnsicht, denn ehrlich gesagt, mittlerweile, ich habe es ja schon gesagt, der Name ist nicht mehr so toll, finde ich. Ja. Ich denke, der Uncast hat verdient, auch da noch ein bisschen irgendwie mit reinzukommen. Wie gesagt, sind ein paar gute Vorschläge da und ich ziehe die auch in tatsächlichen Erwägung. Hoffe, da kommt noch ein bisschen was. Ich mache mir auch selbst noch ein paar Gedanken. Leider ist alles ziemlich kurzfristig. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber ja, ist halt sehr viel Stress, ne? Ja, ne? Und deswegen, ging das ein bisschen gegen Jahresende doch sehr, sehr schnell. Ich habe auch in der Rios-Wochensicht erklärt, was 2026 auch noch geplant ist. Das soll nämlich ein neuer Video, eine neue Videoserie folgen, ja, oder Videoblog oder was man auch immer dazu sagen möchte. Ja, also halt kein Podcast, weil als Podcast-Audio sehe ich da keine Chance, aber das wird dann eben als Videopodcast geben. Oder eben nicht als Podcast, sondern als Videoserie auf YouTube. Und da ist dann natürlich auch noch ein bisschen was nachzudenken. Das wird aber erst später im Jahr kommen, 2026, ja. Da müssen wir warten. Aber die Änderung mit dem Zusammenlegen vom Podcast und der neue Name, der soll ja schon im Januar stattfinden. Also die erste Folge im Januar soll sein. Ich hoffe, ich krieg's bis dorthin hin, ja. Deswegen, Leute, gebt nochmal raus. Übrigens, Mastodon-Community, da werde ich nächste Woche auch noch was darüber sagen. Ich habe mittlerweile auch sehr viele Probleme, auch jetzt, wie ich gesehen habe, zum Beispiel. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich glaube, das Fediverse funktioniert einfach nicht richtig. Angeblich soll es große japanische Server geben. Und ich bekomme aber in meinen Feeds kaum japanische Posts zu sehen. Und das ist schon ziemlich seltsam, ja. Und auch Suchen offenbaren als, ja, manchmal so 16 Menschen über letzte Woche. Zum Beispiel Hashtag Tokio. Das ist schon sehr ernüchternd, ja, und selbst auf Servern, die offenbar in Japan gehostet werden, so genau kann man das nicht hundertprozentig rausfinden. Ich meine, klar, ich kann die IP abgleichen, aber mehr auch nicht. Und selbst da sind relativ wenige Beiträge zu sehen. Also, da stimmt was nicht, ja. Ich bin da auch am Fühler ausstrecken momentan, woran das liegen könnte. Aber ich habe ja die Probleme, gibt es ja auch hier mit der Uncast und der Rios Wohnsicht Community, mit der Netcast Community, weil zum Beispiel der Server hier, Mastodon.Africa, der ist föderiert. Ich sehe keine Postings auf meinem privaten Account auf dem anderen Server. Ich sehe sie einfach nicht. Ich follow alles Mögliche. Ich kann die noch nicht mal, also wenn ich gezielt danach suche und dann über die Hashtags, also wenn ich über Hashtags und Netcast gehe, noch nicht mal dann sehe ich die Postings. Nur wenn ich die URL direkt oben ins Suchfeld eingebe, dann sehe ich die. Irgendwas stimmt hier nicht und das, dieses Gefühl habe ich beim Fediverse, also beim Mastodon jetzt schon häufiger, ja, auf mehreren Servern immer das Gleiche und irgendwas haut da nicht richtig hin, habe ich das Gefühl. Oder es ist tatsächlich so, dass das Mastodon in Japan faktisch gar nicht genutzt wird. Ja, das wäre dann auch schlecht. Also ich bin momentan nicht sehr begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, die Community bleibt auf jeden Fall Mastodon.Africa, ja, logisch. Aber ehrlich gesagt, wenn eure Kommentare, wenn ihr haben wollt, dass die auch tatsächlich von anderen gesehen wird, dann würde ich euch eher vorschlagen, nutzt die YouTube-Community, zum Beispiel die Kommentare unter den entsprechenden Folgen. Denn diese Kommentare sieht man weltweit, überall, jederzeit und sofort. Ja? Etwas, was ich von Mastodon leider nicht so unterstreichen kann. Ja? Okay? Aber das ist was anderes. Wie gesagt, das werde ich auch nochmal thematisieren. Das Mastodon-Problem in der Rios Wochensicht dann. Ihr seht, alles geht durcheinander, drunter und drüber und Themen vermischt und genau deswegen spiele ich schon länger mit dem Gedanken, eben Ancast und Rios Wochen sich zusammenzulegen. Jetzt gucke ich gerade noch nach einem entsprechenden Namen. Helft mit, macht Brainstorming und das wäre doch eine super Sache, wenn daraus dann tatsächlich ein neuer Name entstehen würde. Gut, dann beginne ich mal mit dem ersten Thema für heute vom offiziell. Und zwar, iPhone und Android sollen ja einen besseren Datenumzug geben und auch das Übersenden von Files soll deutlich einfacher werden. Beides ist natürlich super gut, denn mittlerweile haben doch einige Menschen mehrere Systeme. Ja, also iOS und Android und haben immer wieder Probleme, Daten auszutauschen. Ja, natürlich, es geht. Ich mache es bei meinem iPad und meinen Android-Geräten hauptsächlich mit USB-Sticks. Ja, und es gibt auch eine ja, mehr schlecht als recht funktionierende KDE Connect-Version auf dem iPad und das nutze ich dann auch. Ja, je nachdem, was gerade komfortabler ist, wenn es mehrere oder größere Dateien sind, nutze ich dann doch lieber den Stick, den USB-Stick und ansonsten nehme ich dann doch hier für einzelne kleine Dateien lieber KDE Connect. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht, das ist leider immer so eine Sache. Aber so eine richtige Lösung on board bei beiden gibt es ja nicht und das soll sich jetzt ändern. Auch der Datenumzug zwischen dem iPhone und Android gestaltet sich manchmal als extrem schwierig und war früher sogar mehr oder minder unmöglich. Das musste man alles händisch machen. Ja. Wer schon mal seinen Kalender oder so und Kontaktlisten und Nachrichten und so weiter gut genutzt hat und versucht dann umzuziehen ja, auf ein anderes System, der weiß, dass das wochenlange Arbeit bedeuten kann und das kann ziemlich nervig sein und die Gefahr, dass dabei auch noch was verloren geht, ist ziemlich hoch. Das alles soll jetzt vereinfacht werden und das findet die EU auch ziemlich gut. Ja? Die begrüßt das, dass es jetzt hier deutlich besser werden soll. Und ich glaube, da ist die EU nicht alleine. Ich glaube, viele Nutzer begrüßen das auch. Spätestens dann, wenn sie tatsächlich umziehen wollen auf ein anderes System. Und deswegen ist es natürlich eine schöne Sache für alle. Ja, ganz klar. Ich hoffe, das wird weiter vorangetrieben. Und das zeigt auch, dass beide keine Angst mehr vor dem anderen haben. Auch das finde ich wichtig. Festzustellen, die krampfhaften Versuche, alle bei sich zu lassen, ist nicht alleine deswegen, weil der Gesetzgeber mittlerweile da einschreitet, ja, nicht mehr zeitgemäß, sondern weil offenbar auch die Firmen sehen, Okay, wenn wir das freigeben, das schmerzt uns nicht wirklich. Es könnte sogar noch in der Theorie dazu führen, dass Leute sich eher freier entscheiden auf ein System und die dann sagen, okay, ich kann ja jederzeit umswitchen auf ein anderes System, wenn mir da was nicht gefällt. Und dann entscheidet man sich eben schneller für das ein oder andere System. Ja. Also, wisst ihr, wenn ihr sagt, wenn ihr wisst, ihr seid dann nicht für ewig gebunden und ihr werdet nicht ins Dunkel getrieben, ja, und so weiter, dann ist es halt einfach, eine Entscheidung zu treffen, ja. Dann mache ich das jetzt halt mal fertig, ne, so. Und das kann auch eben den Einstieg in ein OS erleichtern, wenn man weiß, man kommt auch wieder raus, ja, aus diesem OS. Ja, und also deswegen finde ich das allgemein ziemlich gut und mal sehen, ob sich das auch wirklich bessert. Und noch was, der Minister, der Zuständige, ja, der hat jetzt verkündet, dass ab 2027 der Personalausweis digital auf dem Smartphone ausreicht, um sich zu legitimieren. Das heißt, man braucht ab dann tatsächlich keine Brieftasche mehr oder ähnliches. Der Führerschein, der Fahrzeugschein, ja, ist dann ebenfalls, soll er ebenfalls darin enthalten sein, ne? Also Personalausweis, Führerschein, Fahrzeugschein und auch Versicherungskarten. Ja, das finde ich sehr, sehr gut. Und somit gehen wir dann einen riesigen Schritt in diese Ära, wo man tatsächlich das ganze Gelump nicht mehr braucht. Und das kann ich nur begrüßen, denn was so alles eben in der Hosentasche ist, ja, ist schon heftig. Japan hat da übrigens auch noch ein bisschen Nachholprobleme. Ist also nicht so, dass das in Japan so geht. Ganz, ganz im Gegenteil sogar, ja. Da muss man noch ganz andere Dokumente mit sich rumschleppen, ja, und die sind nicht alle nur im Scheckkartenformat. Ja, das ist manchmal auch wirklich nervig. Gut, ich meine, als Gaijin, ja, also als Nicht-Japaner muss man sowieso einen Reisepass mit sich herumschleppen und auch wenn man eingebürgert ist, ja, kriegt man ja dann den japanischen Ausweis, wenn man Glück hat, ja. Aber auch den sollte man dabei haben, weil, tja, optisch unterscheidet man sich halt, ja. Und wenn man dann keinen Ausweis dabei hat, dann ist es eigentlich relativ sicher, dass man mit auf die Wache gehen muss, ja, damit es eben festgestellt werden kann. So ist es. Und deswegen, ja, klar. Also da muss sehr viel passieren. Bisher in Europa, ja, war es auch nicht gerade super. Allerdings bei diesem ganzen digitalen Personalausweis und Führerschein und so, da muss ich aber ein kleines Bedenken, also ich unterstütze das schon, aber ein kleines Bedenken muss ich da schon angeben. Die Hersteller Android, iOS müssen unbedingt etwas implementieren, da ich es noch nicht gemacht habe, weiß ich nicht 100%, ob das nicht sogar schon der Fall ist, ja, zum Beispiel eben im Wallet, ja, und so weiter, muss unbedingt implementiert werden, dass man diese Ausweise auch aufrufen und zeigen kann, ohne dass man das Handy entsperrt. Das hat nämlich der Hintergrund, wenn man oftmals, wenn man zum Beispiel einen Führerschein oder einen Personalausweis abgibt oder zum Beispiel bei der Polizei bei einer Kontrolle gibt, dann nimmt der dieses Dokument und gibt es zum Beispiel in eine Datenbank, in ein Auto ein oder per Funk fragt er Daten ab, ja. Und dann hat man das entsperrte Handy übergeben. Damit ist es auch rechtlich erlaubt, dass zum Beispiel geguckt wird, ob Radarwarn-Apps oder ähnliches drin sind. Also das gilt als Willensabsicht, ja. Ich weiß nicht, ob das der juristisch korrekte Ausdruck ist. Ich bin ja kein Jurist, von daher, ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ergibt man ein entsperrtes, offenes Gerät einem Beamten. Das ist ungefähr so, wie wenn, ja, Polizei klingelt und die wollen rein. Wenn man ja sagt, dann sind sie drin und dann können die auch gucken. Also die dürfen zwar nicht hier überall rum machen, keine Schubladen aufmachen oder ähnliches, aber die können, die dürfen gucken. Ja. Das ist ja klar. Das ist ja, ja, die Sache an sich, okay? Und ähnlich ist es dann eben hier mit dem Smartphone auch. Also ich würde kein entsperrtes Smartphone irgendjemand geben, ohne dass ich genau sehe, was der macht. Und selbst in dem Fall, ne, bei Behörden, würde ich zwar sehen, was er macht, ich könnte aber es nicht mehr verhindern, was der macht, weil dazu habe ich dann eben, naja, vielleicht die Befugnis, aber keine Verfügungsgewalt. Ja, ich kann den nicht dazu zwingen, aufzuhören. Das ist genau die Sache. Und das Problem ist halt, wenn sowas wird nur dann interessant werden, finde ich, oder sollte nur dann interessant werden, wenn man das vorzeigen kann, ohne dass man das Handy entsperrt. Ja, vielleicht ein Dual-Entsperrmodus, ja, eine separate PIN beispielsweise, damit die Dinger nicht offen auf dem Smartphone sind für alle. Kann man zum Beispiel eine PIN eingeben und dann wird eben nur der Personalausweis, Führerschein und andere Ausweisdokumente freigegeben, aber nicht der Zugriff auf Smartphone. Das ist dann wieder ein separates Freischaltungssystem. Das würde ich mir wünschen. Ansonsten sehe ich nämlich hier auch ein massives Problem, an das jetzt vielleicht noch gar nicht so viele Leute denken. Aber nicht umsonst warnen immer wieder Anwälte davor, einfach so zuzustimmen, dass das Handy untersucht wird. Ja, okay, also Vorsicht damit. Also, da brauchen wir uns ja keine Gedanken mehr zu machen. Ne? Ich sag ja, also diese biometrischen Entsperrmethoden, die dürfen ja erzwungen werden. Ja, eine PIN-Herausgabe aber nicht. Das ist gesetzlich, soweit ich weiß, ist es gesetzlich geschützt. Das heißt, ich bin nicht verpflichtet, jemand mein Passwort oder meine PIN preiszugeben. Da bin ich nicht verpflichtet. Aber die Polizei, das ist entschieden worden. Die dürfen notfalls auch mit Zwang den Fingerabdruck nutzen, um das Handy zu entsperren. Also wer sicher sein möchte, keinen Fingerabdruck nehmen zum Entsperren oder entsprechende Maßnahmen treffen, damit man zuerst einen PIN-Code eingeben muss. Ja, ihr wisst ja, wenn man das Handy zum Beispiel neu einschaltet oder manche Handys haben auch einen speziellen Lock-Modus, wenn man den aktiviert, muss man, bevor der Fingerabdruckscanner wieder funktioniert, erstmal seine reguläre PIN eingeben und damit seid ihr dann aus dem Schneid. Aber das alles wäre vollkommen hinfällig, wenn man das schon entsperrte Handy einfach übergeben muss. Ja, das ist, naja. Okay, dann was ganz anderes, das IQ 15 Ultra wird sich wahrscheinlich etwas verzögern vom Start. Ja, da waren wohl ein paar zu euphorisch und dachten, das käme jetzt schon raus. Ich habe ja, glaube ich, auch gesagt, dass es ganz kurz vor der Veröffentlichung steht. Aber das wird wohl jetzt doch noch ein klein wenig dauern. Warum ist unklar. Vielleicht hängt es mit den RAM-Problemen zusammen, da werde ich später ja auch noch was dazu sagen. Das ist aber noch nicht ganz klar bei diesem Gerät, warum es sich verspätet. Jedenfalls ist das eben momentan tatsächlich das Problem. Offiziell war der Start ja am 20. Oktober. Da bin ich eigentlich auch davon ausgegangen, dass es dann auch relativ schnell ausgeliefert wird. Aber das wird wohl noch etwas dauern. Wie lange ist noch nicht ganz klar. Aber es kann durchaus sein, dass wohl die Geräte erst nächstes Jahr ausgeliefert werden, was natürlich schon ziemlich heftig ist. Ne? Naja. So, Honor hat es jetzt bestätigt, dass es eine neue E-Sport-Smartphone-Serie gibt mit dem Namen Win. Naja, wenn das mal nicht passt, ja. Slogan ist Exceptional Strange, Born to Win. Born to win. Ach, du liebes bisschen. Ne? Martialischer geht's nicht mehr. Born to win. Yeah. Aber nichtsdestotrotz scheinen die ganz in Ordnung zu sein. Ja, viel weiß man noch nicht darüber, aber also optisch ist es für ein Gaming-Smartphone, naja, ich sag mal, wirklich sehr, sehr konservativ. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Gaming gewünscht, ein bisschen weniger Spießigkeit. Aber ja, okay, ne, das ist vielleicht für die Stealth-Gamer, die, ne, die sich schämen dafür, dass sie E-Sports mögen oder sowas, ne. Ja, dann bleibt einfach zu Hause, wenn es wieder schämt dann. So. Braucht ja auch kein Smartphone. Aber ist trotzdem ja, erwähnenswert auf jeden Fall. Nicht jeder will ja mit einem knall auffälligen Handy da rumlaufen, ne. Wird mit einem Snapdragon 8 Elite Gen 5 ausgestattet werden. Jedenfalls die Pro-Variante. Achtung, das normale Win ohne Pro wird nur ein Snapdragon 8 Elite haben. Also Vorsicht. Das ist die Sparversion, die kastrierte Version. Und deswegen, oder die alte Version in dem Fall, deswegen aufpassen. Und das würde ich nämlich nur bedingt als E-Sports-Gerät dann sehen, ja. Das wäre dann schon wohl das Snapdragon 8 Elite Gen 5-Gerät, das Win Pro also. Ja, so heißen die tatsächlich Honor Win und Honor Win Pro. Mhm. Tja, beide Versionen sollen wohl 1,5K OLED-Screen haben, 50 Megapixel Hauptkamera, 8500 mAh Akku, hoffentlich auch in der EU und 100 Watt Fast Charging. So sehen die momentan bekannten Eckdaten aus. Und was dann speziell eben für Gamer noch als Vorteile im und am Smartphone dran sein sollen, dass wird sich dann noch zeigen. Ich hoffe, die haben sich noch einiges überlegt, sei es jetzt das Theming oder vielleicht andere Features noch. Von den Bildern kann ich auch sowas sehen, als ob da auch ein Lüfter eingebaut ist. Ja, aber das ist nicht, das habe ich jetzt nur von den Bildern her orakelt. Ja. Aber ich denke, vielleicht haben die da noch das ein oder andere Goodie drin, wenn es schon mit E-Sports direkt in Verbindung gebracht wird. So, Huawei ist ja so ein Kandidat, wo man sagt, okay, also ja, entweder ja geht oder unmöglich, egal wie gut oder wie günstig so ein Gerät ist, geht nicht, weil kein Google Play Store. Dennoch gibt es jetzt etwas, was zumindest mal meine Augenbraue etwas nach oben gezogen hat, das Huawei Nova 15, die Serie. Es gibt es als Nova 15 Pro, Nova 15 Ultra auch. Denn vom Design her sieht das mal recht interessant aus. Design her, okay, ja. Ich sag mal so. Zumindest die 15 Pro-Variante in diesem Grasgiftgrün ist einfach cool. Ja, die sieht einfach genial aus. Ja, die, ob es das auch in der Ultra-Version gibt, das kann ich nicht sagen. Da ich sehe nämlich auch noch einige Smartphones, die so einen Pastellton haben. Ich hoffe, dass es dann auch alle Modelle in den entsprechenden Farben gibt und nicht nur in diesen Pastelltönen, das wäre eine Katastrophe. Aber wenn ich mir das angucke, das Nova 15 Ultra müsste eigentlich in diesem Grün, in diesem schönen, satten Grün geben. Deswegen ist es auch natürlich, oder nicht nur deswegen, sondern auch in der Ausstattung ist das natürlich die interessantere Variante. Das Nova 15 Ultra hat 12 GB RAM. Ja, warum nur 12 GB, werde ich auch noch erwähnen. 1 TB Speicher und hat ein Kirin 9010S bzw. 9020A Chip drin. Tja, mit dem wird man nicht in den E-Sport-Sektor vorrücken können, aber man weiß, die Huawei-Geräte sind extrem performant, trotzdem etwas schwächeren Prozessor. Und liefern eigentlich das ab, was man mit dem Smartphone normal tut. Gaming geht auch, ja, aber halt nicht im oberen Bereich. So, und starten soll das Ganze am 22. Dezember, ja, zu Preisen, die noch nicht bekannt sind. Aber macht euch keine Hoffnung, Huawei-Geräte sind momentan sehr teuer. Ja, wenn ihr jetzt fragt, warum sind die so teuer? Weil sie so schlecht verkauft werden? Nee, weil die in Japan, in China so gut verkauft werden. So gut werden die verkauft, dass die ganz weit vorne mit dabei sind in China. Ja. Die Chinesen pfeifen nämlich auf dem Play Store. Okay, da gibt es keine große Nachfrage dafür. Tja, ja, so ist es. Gut, wenn die Preise bekannt sind, werde ich es natürlich nochmal erwähnen. Ob die Geräte für uns hier außerhalb von China interessant sind, weiß ich nicht genau. In Europa bestimmt gar nicht. Also in Japan auch nicht. Dort läuft eigentlich auch alles über einen Play Store. Externe Stores sind da so gut wie unbekannt. Und von daher dürfte ein Huawei-Gerät in Japan genauso wenig Chancen haben wie in Europa. Und in den USA sowieso. Da kommt man ja schon auf eine Liste oder so, wenn man ein Huawei-Gerät hat. Nee, Spaß, ne? Aber ich glaube, die werden gar nicht mehr importiert. Ich glaube, die dürfen gar nicht mehr importiert werden oder sowas, wenn ich das richtig weiß. Okay, also sieht schlecht aus. Trotzdem wird es wahrscheinlich wieder ein mega Verkaufserfolg werden, weil ich habe ja schon gesagt, also China braucht der Rest der Welt nicht unbedingt für hohe Verkaufszahlen zu erzielen, aber der Rest der Welt braucht China, um hohe Verkaufszahlen zu erzielen. Ja, es sind halt viele Chinesen da. Tja. So, Android hat jetzt ein Emergency Live Video, also ein Live Video Share für Notfälle, ja, also das ist mal wieder so etwas, wo ich nicht weiß, in welchen Regionen das eigentlich wirklich dann funktioniert. Es heißt hier, dass das Android, also ab Android 8, ja, und in den USA und Achtung jetzt, Teile von Deutschland und Mexiko. Teile von Deutschland? Hä? Wie jetzt? Gibt es da Länderprobleme oder sowas? Also Bundesländerprobleme? Hä? Egal, auf jeden Fall sollte es am 10. Dezember starten. Wie das zustande kommt? Ja, also es ist so. Emergency Live Video ist oder soll bei Default aktiviert sein und man braucht keines weiteres Setup. Ja? Man kann das Tool auch jederzeit benutzen, wenn ein Emergency Call, also ein Notruf oder ein Notruftext, was das auch immer ist, initiiert wird. Und dann kann der Dispatcher das Gegenüber, ja, kann dann ein Live-Video anfragen und dann wird es übertragen an die Leitstelle. Ja? Und das ist natürlich wichtig, wenn ihr jetzt sagt, ihr Moment, das ist ja eine Katastrophe, dann kann ja dort jemand einfach so, ohne mein Wissen, weil ich vergessen habe, diese Funktion auszuschalten. Ja, aber genau das ist ja auch das, was Sicherheit geben soll, weil wenn ihr schwer verletzt seid und vielleicht noch mit letzter Kraft irgendwie die Notrufnummer gewählt habt oder sogar ein System, wo automatisch die Notrufnummer wählt und könnt dann nicht mehr euch verständlich machen, dann kann mit einem Videofeed vielleicht wertvolle Informationen gewonnen werden, die dann auch helfen. Ja, und auch ansonsten ist es, auch wenn es nicht so extremer Notfall ist, zum Beispiel, was weiß ich, ein gutes Beispiel ist hier auf dem Bild zu sehen, ein Baum kippt auf der Straße um, die Straße ist blockiert. So, man meldet jetzt diesen Vorfall, aber der Dispatcher kann sich nur ein schlechtes Bild davon machen. Ja, was ist da jetzt notwendig? Muss er jetzt zwei Feuerwehrzüge auf den Weg schicken? Oder reicht da irgendeiner, wo ein paar Äste einsammelt? Ja, weil das ist oftmals für normale Menschen schwer zu erklären oder zu erfassen. Also sagt er dann, okay, halten Sie das Smartphone mal in Richtung dorthin, ja, und er aktiviert den Feed und dann kann er eben das sehen über diese Live-Video-Funktion. Und kann dann entsprechend reagieren. Also es ist finde ich eigentlich ganz nützlich. Mal gucken, wie lange es dauert, bis Paranoia wieder losgeht, weil, ne, oh Gott, denn das, der Emergency Leiter oder dieser Dienstleiter dort machen kann, ne? Ich sage kein Dienstleiter, sondern einfach nur der Gesprächspartner am Notruf, ja. Wenn der das machen kann, oh mein Gott, dann können die das ja vielleicht jederzeit machen. Shocking. Tja. Tja, nein, ich meine, die Überlegung kann man schon machen, aber ja. Muss man nicht machen. Okay. Hibi Digital M500X Hatsune Miku. Ich werde hart geprüft, Leute. Hart geprüft. Ja. Diesen Player gibt's nämlich jetzt für oder ab $269 auch für Europa, also weltweit zu kaufen. Was ist das? Hibi Digital, die machen High-End-Audio-Player. Ja, mit ordentlichen DACs drin, die wirklich was können. Die haben auch einige IMEs. Und ja, also ich würde mal behaupten, wer auf Klangqualität Wert legt, der ist bei einem solchen Gerät ganz gut bedient. Ja, es gibt ja andere Player noch von verschiedenen Marken, ja, und das ist halt einer davon. Die haben eben so ein Hi-Fi-Grade Dual DAC drin, in dem Fall der CS43198, ja, und entsprechend auch ein 4,4 mm Balanced Output. Und das ist besonders wichtig, wenn ihr zum Beispiel Anlagen anschließt, Profi-Anlagen, ja, oder auch guten Sound haben möchte. Auch der 3,5 mm Anschluss, der herkömmliche Audio Kopfhörer und so weiter benutzen lässt, ist hier High-End und ist ganz weit vorne, was die Qualität betrifft. Also soundmäßig super genial. Der Rest ist Android, aber zum Beispiel Android 14, ja, und auch Snapdragon 680 SoC wird jetzt einen nicht vom Sockel hauen, ist aber okay. Was mich aber absolut hier stört, ist eben 4 GB RAM Hauptspeicher und 64 GB Storage. Das ist zwar für einen MP3-Player bzw. für einen FLAC-Player durchaus ausreichend, mehr als ausreichend, weil mit dem Ding soll man nur Musik hören. Aber es ist Android drauf. Und naja, wenn ich mir so Amazon Music, Spotify und YouTube Music runterlade und vielleicht auch noch YouTube für ein paar Videos zu gucken, dann wird das schon manchmal mit dem Hauptspeicher doch ein bisschen haarig. Ja. Nichtsdestotrotz, es hat, das Teil hat physische Buttons und Lautstärkeregler, also richtig einen Drehknopf für die Lautstärke und richtig Power, vor, zurück, Play, ja, und ist damit wirklich für Musik zu hören super genial. Man kann da in die Tasche fassen und kann eben schon mit den Fingern sehen, ah, da ist der Knopf, okay, ne, wenn man sich merkt, wo der ist, oder hier ist der Drehregler, und kann dort dann eben Einstellungen machen oder eben vor- oder zurückspielen, ohne dass man überhaupt aufs Display guckt. Wie geil ist das denn, ja, beim Player? Ne? Aber der absolute Überhammer, das, wo ich hier zitternd am Rechner sitze und soll ich jetzt das kaufen, $290, obwohl ich das nicht brauche? Ja, weil ich höre nicht viel Musik. Ja, und habe außerdem noch einen Sony Xperia 1 Mark 6, der einen extrem guten DAC-Wandler drin hat. Also, wenn es jemand nicht braucht, dann bin ich das. Ja, aber das Teil ist gebrandet innerhalb einer Kooperation mit Hatsune Miku. Ganz genau. Das Teil ist offiziell lizenziert. Das ist ein Miku Hatsune Player. Jetzt hätte ich gleich einen richtig derben Spruch abgelassen. Ja, so à la Die Hard, ne? Aber mache ich natürlich jetzt nicht. Nur, verdammt, ist das genial. So, das ist die jugendfreie Umschreibung dazu, okay? Ist das genial? Wahnsinn. Und das Design ist so gut. Richtig gut. Das ist nicht nur ein liebloses, hingeklatschtes Ding, weil die jetzt eine Lizenz bekommen haben oder so, sondern da ist wirklich alles genau durchdacht. Die Rückseite, die Vorderseite entsprechend mit dem Design. In dem Hatsune Miku Cyan, einige Buttons sind in dem Miku Hatsune Pink. Auch die Schrift hinten zum Beispiel. Und ich würde mir so wünschen, dass es ein Smartphone gibt mit vernünftigen Leistungsdaten, mit dem man eben nicht nur hier Musik hören kann, sondern als richtiges Smartphone in diesem Design. Wow. Ja, einfach so cool. Und wie gesagt, die Anschlüsse habe ich ja schon erwähnt. Ne? Es gibt eine Version, wo ein paar Hatsune Miku IMEs sofort mitgeliefert werden. Das ist dann natürlich ein bisschen teurer. Ja, außerdem gibt es zwei Versionen. Einmal eine Wi-Fi-Only-Version, M500 Wi-Fi und M500 4G. Die 4G-Version, wo man halt auch unterwegs natürlich dann Musik hören kann über das Mobilfunknetz, kostet 299 statt 269. Aber dann kommt's, die Wi-Fi-Version mit dem Yume IEM im Miku Hatsune-Style kostet dann 409. Wow, das ist schon heftig, ja, und dann gibt es auch noch eine 4G-Version eben, die kostet dann nochmal ein bisschen mehr, 439. Und nur bei der 439-Dollar-Version, 4G mit dem IMEI, nur dort ist auch ein Badge, eine Acrylfigur und das M500-Leder-Case dabei. Also die Figur ist göttlich, ja. Die entspricht nämlich dem Wallpaper-Design, das hier auch auf dem Smartphone ist. Und das ist so eine wunderschöne gezeichnete Miku. Die Details sind so genial. Die Füße, wow. Die Knöchel, alles kann man genauer sehen. Wunderbar. Also das ist echt High-End-Art, was da produziert wurde. Hut ab von dem Künstler, weil ihr wisst ja, Miku Hatsune darf frei interpretiert werden. Und da gibt es sehr viele Künstler, die eben hier ihre eigene Interpretation von Miku Hatsune machen, und in dem Fall ist es wirklich sehr, sehr gut gelungen. Und die ganzen Player, Widgets und so weiter sind abgestimmt auf Miku Hatsune, und es gibt sogar solche, ich glaube, die nennt man, nein, nicht Shimejis, sondern es sind so Widgets halt, ja, die kann man auf die Oberfläche beliebig irgendwo hinpappen, und das ist eine animierte Miku, die interagiert dann entsprechend, ja, mit einem. Und natürlich auch die Uhr und so, alles im Miku-Design, also das, auch die Icons und so, das ist alles perfekt im Miku-Design, und deswegen ist es natürlich für mich ein Traum, ja. 269 Euro sind eben eine ziemlich harte Sache, muss ich sagen. Und ja, von daher bin ich halt hier eben zurückgeschreckt. Ja, aber ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich mir das angucke, ja, überlege ich wieder neu, soll ich es mir nicht doch holen? Ich weiß nicht, wenn ich wenigstens ein bisschen mehr Musik hören würde, so dass ich dann auch tatsächlich, ja, was mitmachen kann. Übrigens, bei allen Versionen ist übrigens ein USB-C-Kabel in diesem farblichen Miku Hatsune-Design und auch ein Lanyard, um das an den Player dran zu machen, damit man das auch so im Handgelenk halten kann. Ja. Und ich glaube, es ist auch ein kleiner Acrylanhänger mit dabei und ein Clear Case. Und wie gesagt, bei den größeren Versionen ist da noch die Ledertasche dabei und eben der Acrylic Stand, der übrigens in 3D ist, also die Miku ist quasi vor einem Strand. Ja, steht die da drin, und wenn man das dann bewegt, ist es wirklich fast, also die steht als Acrylfigur vor dem Strand, ja. Es lässt sich hier kaum beschreiben. Auf YouTube findet ihr ein Video davon, mehrere Videos über dieses Hibi Digital Hatsune Miku Collaboration, das ist das M500 Miku Hatsune oder M500X Miku Hatsune ist X für die Cooperation, ja. Crossover, ne, sowas, genau. Also, echt der Hammer. Und wenn es euch interessiert, ich finde 290 Euro gar nicht so teuer. Klar, die technische Ausstattung ist jetzt eben nicht auf einem Standard von einem normalen Android-Gerät, aber das ist halt auch kein normales Android-Phone, sondern das soll ein reiner Player sein und ist ein reiner Player, so ist es gedacht. Man kann zwar auch Android-Apps benutzen, ganz normal, ja, was natürlich vom Vorteil ist, wenn man, dann kann man jeden Musikdienst, der eben bei Android, für Android gibt, kann man dann auch benutzen, ja, cool. Übrigens, die Sprachausgabe ist einstellbar Englisch, Japanisch und Chinesisch, ja, ebenso wie die Sprache auf dem Smartphone und ja, ganz klar auf Englisch einstellen. Ja, ich glaube, da geht es sogar in Deutsch dann, was Android. Und dann die Stimme natürlich auf Japanisch, weil nur die japanische Miku Hatsune ist die echte Miku Hatsune. Sorry, that's the fact. Okay, so, also RAM. Jetzt kommen wir zu dem Thema, bei dem ich ja schon in der Rios One schon ein paar Mal losgelegt habe und jetzt hat es auch den Android-Bereich getroffen. Ihr werdet es nicht glauben. Es ist schlimmer, als ich gedacht habe. The Verge hat einen großen Artikel diese Woche geschrieben mit dem Titel RAM is ruining everything. Also das RAM ruiniert alles. Und das kann man wohl unterstreichen. PCs werden teurer. Ja. Die Aufrüstung, was früher recht günstig war, ist heute kaum noch machbar. Es werden Geräte nur noch in abgespeckten Versionen verkauft. Händler entnehmen das RAM und machen nur noch eine Minimalkonfiguration, verkaufen das RAM dann teuer als Upgrade. Es ist einfach unfassbar, was momentan abgeht. Und man stellt sich natürlich die Frage, wie kann so etwas passieren? Wie konnte das passieren? Und hier muss man ganz klar sagen, dass man sieht, dass solche Sachen mittlerweile auch relevant sind für die technische Sicherheit der Welt. Ja. Das hört sich hochtragend an, ist es auch, weil was für Auswirkungen das langfristig hat, das kann man noch gar nicht abschätzen. Und warum das passieren kann überhaupt sowas, auch da frage ich mich, was die Hintergründe dazu sind. Wurde das absichtlich verknappt oder gibt es irgendwelche Probleme? Metalle oder ähnliches, die nicht zur Verfügung stehen gerade, könnte das damit zu tun haben, dass vielleicht so ein Land irgendwo zwischen Kanada und Mexiko gerade durchdreht und sich mit Asien komplett verscherzt und deswegen auf einmal vielleicht weniger benötigte Grundbausteine, ja, Metalle, Silikate etc., ja, nicht mehr geliefert werden. Jedenfalls ist die Situation nicht mehr tragbar. Und jetzt ist es sogar so weit gekommen, dass die Smartphones jetzt direkt davon betroffen sind. Hier ist zum Beispiel bei Android Central ein schöner Artikel, ja, der erklärt, warum euer nächstes Smartphone mehr kosten wird und weniger RAM haben wird. Und warum günstige Smartphones sogar noch schlimmer davon betroffen sind. Tja, das ist ja eigentlich ganz klar, ne? Wenn ein extrem billiges Smartphone mit zum Beispiel einem Prozessor, der eben nicht mehr ganz zeitgemäß ist, ja, ausgestattet ist, dann ist es immer gut, wenn viel RAM drin ist, weil RAM ist wichtiger als die CPU, jedenfalls ab einer gewissen CPU-Leistung. Und das hilft dann schon sehr, sehr viel, wenn der Prozessor nicht ständig im RAM Daten hin und her schaufeln muss zwischen Flash-Speicher und beziehungsweise zwischen Festram und dem normalen Hauptspeicher. Also Storage und Hauptspeicher. Ne? Das ist auf jeden Fall etwas, was die Leistung deutlich verbessert. Also machen natürlich die Hersteller, die weniger performante Komponenten reinhauen, macht da natürlich das RAM viel aus. Nicht, weil die besonders viel drin haben. Also ein billiges Smartphone mit 4 GB wird auch extrem viel teurer werden. Ja, also von daher holt euch den Hatsune Miku Player bitte noch, bevor der steigt im Preis, weil selbst mit 4 GB wird davon einiges betroffen sein. Der wird im Preis wohl eher steigen statt fallen in Zukunft, wenn das so weitergeht. Eine Situation, die für mich also einer Katastrophe gleichkommt. Ja. Hier sieht man, dass das massive Auswirkungen hat, auch in die Entwicklung von Smartphones, denn es werden von mehreren offenbar erwartet, dass von mehreren Firmen erwartet, dass die nächste Gerätegeneration weniger RAM hat. Einige sollen sogar von 12 auf 8 bis 6 GB zurückgehen. 16 GB Versionen sollen so gut wie ganz verschwinden. Und nur die High-End-Geräte werden noch 12 GB haben. Das ist dramatisch. Das muss ich sagen, das ist dramatisch. Das wirft uns ich würde sogar sagen, 4 bis 5 Jahre zurück. Das, so etwas ist einfach unvorstellbar gewesen und jetzt ist es tatsächlich passiert. Mir wird es wirklich Angst und Bange, wenn ich sowas sehe, dass so ein RAM-Shortage dazu führen kann, dass Entwicklungen komplett zurückgeschraubt werden. Und erwartet wird, dass 16 GB RAM-Smartphones 2026 aussterben. Und ich eigentlich gedacht habe, dass 2026 das Jahr der 24 GB Smartphones wird. Ja? Unfassbar. Ich bin wirklich entsetzt und das zeigt, dass man hier gewaltige Geschwindigkeitseinbußen und technische Einbußen in Kauf nehmen werden muss, ja. Denn auch hier, wie gesagt, auch andere Geräte werden dann weiter heruntergeschraubt. Die 12 GB Geräte werden bis zu 40% reduziert. Im Prinzip ersetzt durch 6- und 8 GB Modelle, um den Preis eben weiter zu drücken. Aber selbst wenn sich eine Firma eben nicht dazu entschließt, nö, wir machen hier keine Kompromisse, 16 GB und fertig oder 12 GB und fertig, ja, dann werden die Geräte aber teurer, weil die RAM-Bausteine teurer werden. Und auch das ist kein gutes Zeichen. Aber schlimmer noch, wenn die Firmen dann tatsächlich anfangen, nur noch, ich sag's knallhart, Schrott zu produzieren. Denn ein Gerät mit 8 GB RAM im Jahr 2026, was ja dann zu erwarten ist, ja, ist Schrott. Sondermüll. Nicht kaufen, nicht nutzbar gescheit. Okay? Das ist unfassbar. Ja gut, außer ihr nehmt es eben als MP3-Player oder so, dann geht das natürlich auch. Oder als Messaging-Maschine. Kein Problem. Oder ihr telefoniert eh nur damit. Habe ich schon mal gesagt, nein, kein Smartphone. Na, gibt bessere Geräte dann. Aber so ist es, ja. Und ich finde wirklich, das ist ein übles, übles Zeichen. Und wir müssen die Lösung finden. Ja, die Verantwortlichen müssen die Lösung finden, müssen da dagegen steuern. Und zwar mit aller Macht. Koste es, was es wolle, auch politisch, ist egal. Das geht so nicht. Das geht so nicht weiter. Wir verspielen unsere Zukunft, ja, auf dem Markt. Oder der Markt verspielt seine Zukunft überhaupt. Denn, Leute, könnt ihr euch vorstellen, ich habe jetzt ein 12 GB RAM-Gerät. Denkt ihr vielleicht, ich werde jemals wieder auf ein 8 GB Gerät umsteigen also für ein Smartphone, außer also vielleicht Miku Hatsune drauf. Ne, ernsthaft? Nein, natürlich nicht. Okay? Und ich will mehr. Ich werde mir auch kein 12 GB Gerät 2026 kaufen. Gut, ich will 2026 sowieso aussetzen, weil aus verschiedenen anderen Gründen, die ich ja schon erwähnt habe. Aber 2027 werde ich mir auch kein 12 GB Gerät mehr holen. Wenn ich da kein 16 GB Gerät kriege zu einem Preis, den ich als angemessen empfinde, dann werde ich eben bei dem alten weiterhin bleiben. Ich werde mir kein neues Gerät kaufen. Und jetzt sagt man zwar in dem einen Lager vielleicht, ah, das ist ja gut so, dann ist es ja gut für die Umwelt. Ja, das kann man nicht wegdiskutieren. Ja? Aber wisst ihr, für wen es besonders schlecht ist? Für die Hersteller. Für die Leute, die bei diesen Herstellern arbeiten. Mal sehen, was das für Auswirkungen haben wird. Ja, ich weiß, nicht jeder achtet da überhaupt drauf, wie viel RAM das Gerät hat. Ja, und vielleicht können die Entwickler auch noch ein bisschen optimieren. Wobei im Android-Bereich eine Optimierung wegen dem RAM eigentlich kaum möglich ist. Selbst Google kriegt es nicht hin, ja, wie man es immer wieder sieht. Von daher bin ich da sehr, sehr skeptisch. Apple hat weniger Probleme damit. Die haben von sich aus schon oder seit eh und je wenig RAM verbaut. Ja, die wird es nicht so hart treffen. Aber gerade die Geräte mit 4 GB RAM, bei denen das teuerste jetzt das RAM sein wird, die Preise werden steigen und zwar massiv. Ja. Naja, und wenn ich dann hier lese, was hier Gizmo China noch orakelt, dass 4 GB Modelle dann vielleicht bald wieder mehr üblich sind als heutzutage, dann muss ich sagen, okay, wir entwickeln uns zurück. Wisst ihr, das ist so schön, diese Entwicklungsleiter, ne, vom Affen bis zum Menschen, ja, die geht jetzt gerade wieder so zurückwärts anscheinend, ne? Warum, ne? Also, es ist wirklich katastrophal und begeistert bin ich hier davon ganz und gar nicht. Es muss eine Lösung her, koste es, was es wolle. Klipp und klar. Und wie dramatisch das auch einen großen Hersteller treffen kann, das sieht man bereits schon. Während bei anderen noch orakelt wird, ist Xiaomi schon bei dem Tablet nach vorne geprescht. Und der Preis-Hike, wie man das so schön sagt, betrifft das Xiaomi Pad 8 und auch einige alle Konfigurationen vom Redmi Pad 2. Preiserhöhung bis zu 20%. Ihr habt richtig gehört, 20% teurer. Also wenn ihr dieses Tablet noch nicht vorbestellt hattet, weil es, glaube ich, aber noch nicht geht in Europa und Japan, nur in China, glaube ich, dann macht euch drauf gefasst, ihr zahlt mehr. Ja, mehr für das Gleiche, mehr für die gleiche Technik und vielleicht sogar in Zukunft mehr bezahlen für schlechter ausgestattete Smartphones. Darf ich da eine Abkürzung sagen? LMAA, macht das auf YouTube jetzt kein Problem mehr. Aber mehr fällt mir dazu nicht ein. Und das richtig an die Firmen und an die Verantwortlichen, die für dieses RAM-Desaster verantwortlich sind. Ja, an die richtig das. Und an alle anderen Nutzern, wie wir, die von Technik quasi, leben sozusagen, die haben mein Mitleid. Denn dass ich das erlebe, wie die technische Entwicklung durch so etwas, durch so eine Entwicklung, also durch so ein Vorkommnis, nach hinten katapultiert wird, das ist schon ziemlich traurig. Ich glaube, mittlerweile scheinen die politischen Probleme auf der Welt tatsächlich krass auszuschlagen und haben indirekt mit vielen Sachen zu tun, die ich jetzt aber nicht einfach so durchschaue. Ja. Also Xiaomi, der erste, der Geräte vom Preis her erhöht und das ist schon ziemlich traurig. Andere werden folgen, das ist so sicher wie das Abend der Kirche. So, dann gehe ich mal noch weiter. Samsung, ja, die bringen ja auch das Galaxy S26 bald raus und da wird jetzt auch schon wieder orakelt. Was kostet es dann? Ja, kann sein, dass es ein bisschen teurer wird. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hat Samsung noch eigene Bestände von RAM-Bausteinen gehortet, die sie jetzt eben dann noch zu alten Preisen verkaufen. Also die trifft es vielleicht nicht so hart, man wird es sehen. Ja. Das soll aber ein ganz anderes neues System dran sein oder eingeführt werden, das revolutionär sein wird. Und es soll nicht die Kamera sein, sondern, Leute, ein eigenes AI-Modell. Ja, ihr wisst ja, ne? AI, ne? Ist das Wichtigste auf dem ganzen Planeten momentan. Ne? Tja, die sind übrigens auch dafür verantwortlich mit dem RAM-Baustein, aber das ist keine Entschuldigung. Da müssen eben mehr RAM-Bausteine produziert werden können. Ne? Geht nicht? Ja, dann fragt mal in dem Land zwischen, ne, Kanada und Mexiko. Also die neue AI entwickelt von Samsung, die Gauss AI Model oder sowas, ja, heißt es. In-house Gauss AI Model nennt sich das. Wow. Heißt jetzt Gauss? Komisch an. Aber die ist jedenfalls im Gerät tief integriert. Gauss von Null, genau. Und wir könnten, glaube ich, auch Gauss sagen, weil es genau so geschrieben wird wie der Wissenschaftler Gauss. Ja? Gauss 2.0. Und von daher, ja, gut, das soll der große Hammer sein. Wie weit das jetzt, naja, Begeisterungsstürme auslöst, weiß ich nicht genau. Aber eins muss ich noch sagen zum Thema AI. Ich höre es ja immer wieder, gerade im Technikbereich sind viele Leute ziemlich abneigend dagegen, ja. Viele Künstler sehe ich, ja, von denen ich eigentlich gedacht habe, dass sie mehr im Kopf haben, als sich so an diesen Anti-AI-Karren spannen zu lassen, ja. Ich habe gedacht, die hätten da mehr auf dem Kasten und hätten ein bisschen mehr Visionen oder denken ein bisschen weiter in die Zukunft, ne? Aber ja, so kann man sich eben täuschen. War ja schon mal so, wo ich enttäuscht wurde, durch von manchen, ne, so. Aber okay, das Schnee von gestern. Fakt ist, dass in der normalen Bevölkerung, also die Masse der Menschen, die empfängt AI mit offenen Armen, während hier bei vielen technikaffinen Menschen das als sehr negativ wahrgenommen wird, ist es bei der Bevölkerung draußen als sehr positiv. Warum? Weil man einfach Sachen machen kann. Mich als User interessiert es mich nicht, ja, ob irgendwelche Firmen jetzt sich die Fußnägel aufrollen, weil irgendein Icon von denen jetzt verwendet wird, ohne dass es kontrollieren können. Ja, Disney hat ja jetzt YouTube zu einem Google verklagt, ja, weil denen ihr Banana irgendwas Nano Banana Picture System, ja, millionenfach Copyrights von Disney bricht und so weiter und haben jetzt sogar ein Cease and Desist Letter geschrieben, also eine Abmahnung an Google. Lächerlich sowas. Aber ja, es ist halt schon bitter zu sehen, ja, dass ein Computer das machen kann, was man in Firmen, die eben AI ablehnen, in mühseliger Kleinarbeit machen muss. Ja, ist schon frustrierend, wenn ihr an einem Anime vielleicht 2 Wochen arbeitet pro, was ist, 10-Sekunden-Sequenz, ja, deswegen wird übrigens auch, weil das so eine Sisyphus-Arbeit ist, das meiste schon outgesourced, ja, auch in Japan ausgesourced nach Thailand und Indonesien und auch nach China, ja, weil es dort eben in Massen billiger zu produzieren ist, ne? Es sind aber ein paar hundert Zeichner, die klatschen das dann hin und fertig, ne, so. Ja, und dann wird ein riesen Aufwand gemacht, ja, und dann kommt irgendwie so ein AI-System und das könnte das Anime innerhalb von ein paar Stunden machen. Ha! Ja, ist schon frustrierend, ne? Ja. Okay, aber egal, will mich da jetzt nicht weiter drin aufreiben. Jedenfalls diese Gauss-AI ist wohl für die meisten Nutzer von dem S26 dann auch ein Segen. Aber die Frage ist natürlich, wie gut ist? Ist sie so gut wie Gemini oder besser? Das wird sich alles zeigen, denn das AI-Business ist ja ChatGPT, Gemini, also es ist schon nicht ganz so trivial, das Ganze. Und das ist schon ein Mammutprojekt, was das Samsung auf die Beine gestellt hat für das Galaxy-Gerät. Wenn sich das auszahlt, also wenn das sich wirklich als sehr gut erweist, und dann könnte das tatsächlich ein großes Verkaufsargument werden bei den Menschen, die einfach eben zum Beispiel ein Foto machen wollen und sagen, so, jetzt verbessere das Foto, und dann wird das Ding, sieht es aus wie ein Profifoto, ja, auch wenn es vielleicht nicht mehr real ist, aber es sieht aus wie ein Profifoto, fertig. Ja, das wollen die Menschen haben. Die machen sich da keine Gedanken drum, das wollen die haben. Ja. Man ist ja grundsätzlich auch oft gegen Sachen, ja. Es gibt heute noch Leute, die sind noch gegen Emojis, ne? Klar. Soll ich dann meine Gefühle hinten in einem ellenlangen Satz beschreiben? Ne? So, ich bin gerade mächtig traurig, eine Träne läuft von meinem Gesicht über meine Wange. Nö, mach ich nicht. Ich klatsche ein Emoji hin, fertig. Wenn es nicht passt, weggucken. So, und Google verschlimmert die Deinstallation von System-Apps. Allerdings, bevor ihr jetzt gleich die Mistgabeln rausholt und sagt, macht Google fertig, ja, nieder mit Google, ja, Google weg, nein, nein. Es geht nur darum, die Deinstallation von diesen System-Applikationen, dass die eben nicht mehr aus dem Play Store erfolgen kann, sondern nur noch aus dem App-Management im Smartphone. Das finde ich eigentlich sogar gar nicht schlecht, denn zu oft haben offenbar Menschen einfach im Play Store, die auch nicht wissen, was ein App-Management überhaupt ist, ja, einfach da gesehen, was ist das, will ich nicht, brauche ich nicht, deinstalliert, und dann, ja, nicht lange dauert, dann schlagen sie wieder irgendwo in irgendeinem Geschäft auf, ja, und bieten dann denjenigen, das Smartphone funktioniert nicht mehr richtig, ich kann das nicht mehr machen, ich kann das nicht mehr machen. Ja, warum geht's nicht? Weil der Dienst deinstalliert ist. Oder sie finden es ja gar nicht raus, weil sie das Ding online irgendwo gekauft haben und sagen dann, so ein Mistgerät, ja, Schrott, alles Schrott, Android sucks und so weiter, ja. Nur weil die eben zu blöd waren, nicht zu verstehen, dass man System-Apps nicht einfach so löschen kann, ohne dass man, oder löschen sollte, ohne dass man weiß, was man tut. Herrgott nochmal, ja. Ja. Die kann man noch nach wie vor löschen, ja, nur eben im App-Management und nicht mehr einfach so über den Play Store. Und ehrlich gesagt, das finde ich eigentlich schon okay. Das wird helfen, dass viele Leute sich ihr Smartphone nicht unbenutzbar machen, ja, zerschießen nicht. Man könnte es natürlich mit die Werkseinstellung wieder zurücksetzen, aber ihr wisst ja, wie nervig das ist, ja, oder wie da die Programme installieren, wenn man denn wüsste, welche Programme für was verantwortlich sind. Und das ist eben genau das Problem. Aber zumindest ist mal die Annahme da, dass jemand, der im App-Management rumfummelt, vielleicht zumindest mal grundlegende Ahnung hat, ja, dass man vielleicht bestimmte Sachen eben nicht löschen soll, einfach so. Also, ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber wer sich eine Messaging-App löscht und keinen Ersatz drauf macht, der kann dann keine SMS bekommen. Ja, so einfach ist das. Okay, jedenfalls, das wird Google angehen, und dann gibt es noch ein paar kleine Änderungen in Google Translate. Was heißt kleine Änderungen? Eigentlich gibt es sind es große Änderungen. Zunächst mal gibt es verbesserte Übersetzungen für Slang und lokale Ausdrücke. Da bin ich mal gespannt, für welche Sprachen das hier eingebaut wird. Ja, also ich hoffe, das ist für Japan mit drin. Also, aber ich mache mir jetzt keine zu großen Hoffnungen. Also Okinawa, Osaka, ja, also das ist schon ziemlich schwierig. Wisst ihr, wenn er zum Beispiel in Tokio zu jemand Aho sagt, ja, das heißt Idiot, dann ist es wirklich übel. Und wenn ihr Baka sagt, ist es zwar auch übel in Tokio, aber nicht so schlimm wie Aho. Und in Osaka, wenn ihr Baka sagt, ist es viel schlimmer als Aho. Okay. Also, das ist genau umgekehrt. Und sowas dann rüberzubringen, diese lokalen Bewertungen, sage ich mal, ist schon ziemlich kritisch, würde ich sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob man das dann irgendwie anders übersetzen soll. Vielleicht könnte man bei dem einen Idioten, bei dem anderen Vollidiot dann sagen. Ne? Also, das ist halt ein bisschen schwierig. Ne? In Tokio wird Baka auch ein bisschen so als Spaß genutzt. Ne? Also zumindest bei engen Freunden untereinander ist Baka dann auch mal so, ne, was, ein bisschen blöd oder was, ne, sowas, ne, Baka das? Aber okay, und das in Osaka ist dann eben Aho statt Baka, ne, und das muss man beachten halt, ne? Aber wie gesagt, das ist ziemlich schwierig mit den lokalen Ausdrücken. In Deutschland gibt es ja auch jede Menge lokale Ausdrücke. Bei dem einen, weiß nicht, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber eins weiß ich, wenn ihr als Kölner nach Bayern geht und setzt bestimmte Ausdrücke an, dann kriegt ihr garantiert eine auf die Flapp. Ja, und ob es umgekehrt ist, weiß ich auch nicht so, aber in Köln ist das halt eher so, ja, locker, ne, kein Problem. Also, ja, es kann schon schwierig, sehr, sehr schwierig sein. Gut, wie auch immer, weiter haben die noch eine Funktion drin, dass mit bestimmten Kopfhörern, also mit mehr Kopfhörern, ja, und mit mehr Devices, ja, also nicht nur die von Google oder so, Echtzeit-Übersetzungen in verschiedenen Wegen möglich ist. Ja, okay. Ehrlich gesagt, ich halte davon nicht ganz so viel. Ich habe schon einiges probiert. Also, ich weiß nicht, ob es da Schwierigkeiten mit Japanisch gibt. Aber eine Übersetzung hat fast nie geklappt mit Google Translate, eine gesprochene Übersetzung, und schon gar nicht simultan am Smartphone. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich gehe auch dann eher immer hin und sah und spreche das vielleicht rein, ja, und halte dann das Smartphone demjenigen hin, dass er das lesen kann. Ne? Übrigens lustig, dass viele Japaner auch Schwierigkeiten mit ihren eigenen Kanjis haben. Ne? Also, sie müssen dann erstmal nachdenken und so. Was bedeutet das? Ah ja, das und das kommt davor. Ah, da müsste das bedeuten. Ah ja, genau. Ist ja gut, dass ich der Einzige dann in Japan bin, der keine Kanjis kann. Okay, wie auch immer. Diese Änderung gibt's. Mehr oder minder für mich jetzt nicht unbedingt interessant, aber jede Verbesserung ist eigentlich gut, und wenn die lokalen Ausdrücke da tatsächlich berücksichtigt werden, dann ist es doch auch schon mal was. Gut. Dann ist sogar das Ende der Sendung erreicht. Ja, und ich sag wieder vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe auch, ihr hattet Spaß und es waren ein paar interessante Themen dabei. Denkt bitte daran, die Community mastodon.africa/@thenetcast und natürlich definitiv im Moment bei mir favorisiert, ja, die Community auf YouTube. Und dort könnt ihr alle Kommentare hinterlassen. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen Grünantennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.